führen zuletzt. Wir geben den Kampf niemals auf. Auf Gedeih und Verderben halten wir Stand. Tod und Teufel nehmen wir gern in Kauf. Mauern zerbersten, Ketten zerspringen. Brüder, wir müssen die Freiheit jetzt bringen. Von der Ferne leuchtet der Neumorgen schon. Kameraden, auf geht's zur Revolution. Hört unseren Schritt in alle Straßen und Gassen. Ein Gruß an alle, die uns hassen. Hämmernde Herzen schlagen in breiter Brust. In jedem Schlag, die Kampf ist los. Gemeinsam sind wir stark. Treut euch bis tief ins Mark. Gemeinsam für den Sieg. Wir von Verstand und Arsch in ihren heiligen Krieg. Es gibt kein Zurück, es geht um alles oder nichts. Sonst ist die Heimat in Kürze restlos verloren. Auf Hell und Verrichtern ist ihnen tausendfach zurück. Keine Gnade, das hab ich mir geschworen. Rache ist die Sackmanne von Schmutz. Ich steh dazu, ich bin lieber braun statt bunt. Bin nicht angepasst, steht unbequem. Wie ein Virus in ihrem System. Hört unseren Schritt in alle Straßen und Gassen. Ein Gruß an alle, die uns hassen. Hämmernde Herzen schlagen in breiter Brust. In jedem Schlag, die Kampf ist los. Gemeinsam sind wir stark. Treut euch bis tief ins Mark. Gemeinsam für den Sieg. Wir von Verstand und Arsch in ihren heiligen Krieg. Gemeinsam für dich.